Heilige Mutter Gottes! Schrie Jack Flatnose plötzlich drunten und starrte aufspringend vor sich hin. Ein vielstimmiger, wilder Aufschrei folgte seinen Worten. Mit donnerndem Gekrach war die eichene Bohlentür, die sturmablag, aufgesprungen, und an der Seite gegenüber stürzten durch ein zerborstenes Mauerstück schäumende Wassermassen herein. Ein grenzenloses Durcheinanderkreischen der Weiber und ratloses Getümmel füllte den Raum. »Der Turm bricht!« schrie eine Stimme. »Hinauf, nach oben, das Wasser steigt!« eine andere. Ein wüstes Gedränge nach der Wendeltreppe entstand. Da scholl Herrn Winstanleys feste, gebieterische Stimme über ihnen aus dem Dunkel. »Zurück, Wahnsinnige! Oben seid ihr verloren! Ins Boot! Der Turm stürzt!« »Des Himmels Vergeltung!« stöhnte das Weib ungehört, um dessen Leib er den starken Arm geschlungen hatte und es mit sich herabtrug. Einen Augenblick übte die Stimme des unsichtbaren Feldherrn noch den alten Zauber über die totgeweihte Schar, und die Besonnensten lösten das große, an die Wand gezogene Boot und suchten es aufs Wasser zu bringen. Jeder empfand, nicht auf Minuten, auf Sekunden kam es an. Der Turm wankte immer heftiger, immer dichter schoss durch neue Lücken das Wasser herein. Schwarze Nacht umgab alles, denn die letzte Öllampe war erloschen, als Edgar Winstanley den unteren Raum erreicht. Kein Auge sah mehr. Plötzlich rief jemand: »Ein Schiff!« Wer durch die offene Tür starrte, erblickte es. Ein Lichtkranz kam über das tobende Meer. »Ruf zusammen, dass man uns hört!« jammerte eine verzweiflungsvolle Stimme. »Lasst alles und sterbt wie gute Christen«, sagte Jack Flatnose dumpf. »Es ist kein Schiff. Ich sehe ihn zum ersten Mal. Es ist Old Darby mit seiner Laterne.« Ein Angstgeheul antwortete ihm. »Er ist's! Er ist's! Er sieht aus wie Tom O'Trelly! Tom O'Trelly, der verfluchte Waliser, ist es selbst!« »Ins Wasser mit dem Boot! Lasst eure Gespensterangst!« kommandierte Winstanley fest durchs Dunkel. »In einer Minute ist es zu spät. Sind alle bereit?« Kaum eine halbe Minute war vergangen, seitdem seine Stimme zum ersten Mal von der Treppe herab erschollen. Blitzartig schien auf einmal ein Gedanke in seinem Haupt zu erwachen, denn er rief jetzt, das Geschrei überhallend, plötzlich entsetzt. »Wo ist Harriet? Ist sie droben vergessen?« Seine Hand tastete im Dunkeln nach dem Treppengeländer zurück. Da antwortete die Stimme der Gerufenen. »Hier bin ich!« »Gott sei gelobt!« Es waren die letzten Worte, die Herr Winstanley auf dem Eddystone sprach. Um wenige Sekunden später drängten in der Finsternis alle Insassen des in seinen Grundmauern erkrachenden Turmes wild durcheinander in das gelöste Boot. Dass die Welle, sobald sie es auf ihrem Rücken fühlte, riesenhaft emporhob und es gegen das Felsriff zurückschleudernd, zertrümmert in ihre Wirbel hinabriss. Einen Moment darauf neigte der Turm sich schief gegen Westen. Eine toll jauchzende Stimme rief droben von der Plattform gegen den Sturm. »Und ein weißer Kopf war die Lieb, Juche, und hinunter nun geht's in den Schlund.« Und zwei Gestalten schwangen sich in weitem Sprung von der Brüstung in die tosende See hinaus. Dreimal noch wälzte der Orkan, der alte Gebieter, seine Reisigen in wütendem Anprall gegen das Bollwerk Herrn Edgar Winstanleys und seiner Heerschar heran. Dann brach der Turm von Eddystone donnernd zusammen. Und als der Morgenschimmer des 27. November des Jahres 1703 von Ramhead herüberkam, hatten sie die alte Wirbelklippe von ihrem Joch befreit und die letzte Spur, die Menschenhand auf ihr verzeichnet, abgewaschen wie stiebenden Sand. Vergnüglich brandeten die Wellen an ihr empor. Sie rollten noch hoch, aber man sah, ihr Zugrimm war gekühlt, und in ausgelassener Freude spielten sie Ball mit Holzplanken und zerrissenen Seidenkissen, mit schwimmenden Blendspiegeln und weißen Menschengesichtern, die hier und dort auftauchten, mit Armen über sich griffen und versanken. Wer vermochte in der Finsternis zu sagen, wen das Meer in dem Kahn verschlungen, wen der fallende Turm zerschmettert. Dick Liederschlauch mußte zu den Ersteren gehört haben, denn sein Karfunkelberg zwischen den geschlossenen Schlitzaugen trieb, noch im Tode flammend, über dem Schaum. Auch Bess Leiders Haar tat es, und Ben Strumpart war dem Galgen entronnen. doch salziges Wasser hatte statt des Stricks seine Kehle zugeschnürt. Da spielten die Wellen Ball mit Lars Nielsens jütischem Torfgesicht. Und da trieb Jane Portlands roter Mund, der nicht mehr lachte, und der blonde Hans an ihr vorüber, dessen Augen nicht mehr verschämt von ihr abglitten, sondern starr und leblos auf ihr ruhten. Wie nächtliche Spukgestalten tauchten sie alle noch eine Weile im falben Morgengrau auf und zerrannen, Gespenstern gleich im weißen Schaum des Meeres. Nur Jack Flatnose hatte ein Holzstück erhascht und hielt sich noch über den Wellen. Aber das Holz war zu klein für den dicken Jack und die Wellen zu groß, und sie warfen ihn zu hoch hinauf und zu tief wieder hinunter. Sein Hals hatte allzeit das Wasser so verabscheut und musste so viel davon trinken, dass er noch schwerer wurde, als er schon war. Das war aber zu schwer für Jacks Kräfte, und er legte den Kopf müd aufs Wasser zurück und sah noch einmal zum grauen Himmel auf. Dann hob er die Rechte herauf und bekreuzigte sich und murmelte: »Ich komme nach, kleiner Bob.« Und Jack Flatnose hielt sein Wort, wie er es jederzeit getan, als er und Bob Littlemouse zusammen auf dem alten Turm von Eddystone lustige Tage verlebt, denn sein Kopf kam nicht wieder in die Höhe. Was glänzt da drüben aus der auf- und niederwallenden Flut? Das ist kein Tod und kein Gespenst. Es hebt und senkt sich wohl mit den schäumenden Bergen, aber es wirft sich kräftig dagegen mit weißer Brust. Darauf fällt und schwimmt das lange, dunkle Haar. Wie Nixenarme zerteilen die schwimmenden Glieder leicht und furchtlos die Wasser. Bist du's, Kitty Meadow? Du, die aus schwindelnder Höhe in die Schrecknis hinausgesprungen, die einzige, welche die wilde Nacht überdauert, die der Turm nicht zerschmettert, das Meer nicht verschlang? Nein, da ist noch einer. Sie hat ihn gesucht, seit der Tag sein geisterhaftes Licht über die Wogen wirft, und sie hat ihn gefunden. Jetzt, jetzt gerade hat sie ihn gesehen, und mit einem jubelnden Schrei hebt sie sich im Wasser und wirft die weiße Brust der Richtung entgegen, in der die Welle mit ihm spielt. Edgar Winstanley ist ein starker Mann, stärker als die anderen alle, die den Kampf schon aufgegeben und besiegt worden. Doch auch Riesenkraft lehnt sich vergeblich wieder Tausende auf, die in jeder Sekunde neu hervorbrechen und mit unzählbaren Armen umklammern. Und auch von innen her verströmt noch Edgar Winstanleys Kraft. Seine Stirn blutet, ein falsches Trümmerstück des Turms, den er erhoben, hat sie getroffen, und sein Blut rötet die Welle, die sein Gesicht überfließt. Eile, Kitty Meadow, eile, ehe es zu spät ist. Da hat sie ihn erreicht, und ihre Arme heben ihn liebesstark empor. Und ihm selbst kehrt die Kraft von Neuem zurück. Sie lacht und presst ihn an sich. Sie denkt nicht der schaurigen Tiefe, über der sie treiben, denn das Meer hat keine Schauer für das Kind aus Marinas Geschlecht. Und sie mahnt ihn der süßen Stunde, die des Turmes von Eddystone letzte war. Mit der Hand schließt sie ihm auf der Stirn die Wunde und tändelt wie ein Kind auf blumiger Wiese. Und sie küsst ihn und plaudert hastige, sturmverwehte Worte, die er nicht hört, von Dartmoors Bergen, von trunkener Liebe. Und zum ersten Mal blickt sie ihm mit leuchtenden Augen ruhevoll ins Gesicht. Und plötzlich stößt sie einen wahnsinnigen Schrei aus und gleitet mit der Hand über seine linke Wange. Was soll's? Er weiß es nicht. Was bedeutet's, dass sie ihm wilden Blicks ins Ohr ruft? Wo ist das Mal, das ich droben an der Brüstung dir zum Gedächtnis hier eingrub? Er versteht sie nicht und schaut sie verworren an. »Lagst du in meinen Armen oder nicht?« fragt sie atemlos. »Du fragst? Ließ ich um dich nicht meine Braut in Sturm und Nacht droben und trat in deine Kammer? Trug mein Arm dich nicht die Treppe hinab?« Besinnungslos irrend lief Kitty Meadows Auge umher, und nun traf es einen goldenen Streifen. Da kam wie gelbes Korn eine Well um ein weißes, süßes Gesicht. Zurückgebogen lag es tot auf einer Holzwand, die es wie eine Bahre trug, die Brust von schlichtem Wollenkleid bedeckt, aber darüber hatte das blinde Spiel der Nacht einen zerrissenen Purpurmantel geworfen, der wenig Stunden zuvor in geheimnisvollem Licht geglüht, als rieselte vorbedeutend brennendes Verlangen an ihm nieder. Da schossen Funken durch Kittys Augen, und Irrsinn war's, der aus ihnen sprühte. Ein Schrei brach ihr vom Mund. »Mich suchtest du, mich!« Jauchzend überklang's das Gebrüll der Wellen, doch zugleich fiel's weiß wie der Tod über ihr Gesicht. Wehklagend wiederholten ihre Lippen noch einmal. »Du suchtest mich, aber eine andere fand dein Arm. Der Alte von drunten betrog mal ihn das Geschlecht. Nun muß ich zurück zu ihm. Meine Hand darf dich nicht rühren, Gil, denn die Erde ist nicht mein. Und da kommt dein Weib, dich nach der Brautnacht zu grüßen.« Jammernd, mit irrem Ton rief's Kitty Meadow, ihre haltenden Arme fielen herab von dem, den sie liebte, und Edgar Winstanley versank in den Wellen. Als die Novembersonne heraufkam, saß auf der öden Klippe von Eddystone ein nacktes Weib. Seine weißen Glieder blitzten im Goldglanz des Himmelslichtes, die weißen Köpfe der Wogen kamen und küßten ihre Füße. Weiß schimmerte die Küste von Cornwall im Nord. Eine weiße Möwe umkreiste klagend den Fels. Das Weib aber sang in uralter Sprache gegen den pfeifenden Wind. Düster klang es ins Meer hinaus, und es sagte: »Weh dem, der eingreift in des Schicksals Rat, des uralt Bestimmten. Es zermalt die ohnmächtige Hand und dreht sich über sie fort. Vor ihm hat das Herz kein Recht und die Liebe keine Gewalt. Seine Kraft ist über dem Stärksten und sein Auge über der heimlichen Klugheit. Im Dunkel lenkt es unverrückt nach seinem Ziel. Sein Gewähren ist Trug und sein Erfüllen Tod. Weh dem, der sich selbst betrog und dahingab, was kein Tag zurückbringt. Er kann nicht leben, denn seine Seele ist gemordet. Er hatte einen Tempel und ließ den Feind ein, der seine Säulen zerschlug. Zertrümmert liegt der geschändete Altar. Der Blick wendet sich von ihm mit Entsetzen. Das Meer ist nicht tief genug, seinen Abscheu vor sich selbst zu bergen. Weh mir, der, den ich liebte, entzündete ein anderes Weib. Sein Bild lag an meiner Brust, und mein Arm umschlang den Betrüger. Was ist Liebe, wenn das Dunkel sie blenden kann, sich selbst zu töten? Was ist die Seele, wenn das Jauchzen des trunkenen Leibes sie wie Gift betäubt? Weh mir, verhaßter war noch keinem der Todfeind als ich mir selbst. Verhaßter ist mir nicht der, der mich betrog. Der Wind, der meine Lippe küsst, wird befleckt. Die Welle, die meinen Leib umspült, ist fluchbeladen. Ich will nicht wissen, wer es war, der ihn betrog. Wenn er es mir zu sagen vermöchte, wollt ich es nicht wissen. Der ist kein Dieb, der nimmt, was man ihm bietet. Aber wohl mir, es ist mir genommen. Wohl mir, von mir genommen, ist mit ihm das alte Erbteil meines Blutes. Meine Arme sind stark, doch es muß die Stunde kommen, da sie schwach werden. Denn sie sind nicht mehr die einer Jungfrau. Die Welle wird sie nicht mehr tragen. Sie wird die Schande von meinen Lippen waschen und die Scham von meinen Wangen. Mein Herz schlägt nicht mehr, und mein Blut ist kalt geworden. Ich komme zurück, die letzte aus Mainas Stamm. Bring mich zu ihr, alte Freundin. Nimm dein Kind in deine Arme. Nimm mich auf zum letzten Mal. Düster hallte der Gesang in den brausenden Wind hinaus. Eine hohe, schneeige Welle kam vom Westen daher. Hoch aufgerichtet, mit festen Augen, sah Kitty Meadow ihr entgegen. Dann rauschte die Welle wie ein Riesenspringquell am Fels empor und umhüllte alles mit wallendem, perlendem Schleier. Und wie der Schleier fiel, war der Eddystone öd und leer, und von ihm ab gen Westen schwamm ein weißer Nacken, von dem dunklen Haar umflossen, geradaus dem weißen, offenem Weltmeere zu. Glänzend tauchten die schimmernden Arme auf, ferner und ferner, wie eine Möwe, die das Wasser streift, wie flockiger Schaum, wie ein Stern, dem Ozean entgegen. Schräg und müd ging die Novembersonne über den Himmelsbogen. Sie sah den ganzen Tag hindurch auf zahllose Fahrzeuge aller Art, in denen Menschen mit angstvollen und traurigen, doch alle mit suchenden Augen standen und vergeblich umspähend den nackten Eddystone in immer weiterem Bogen umkreisten, bis die Dämmerung kam und die Steuer schweigsam nach Plymouth zurücklenkten. Ein Tag nur war vergangen, seitdem die Sonne zum letzten Mal zur versunkenen Atlantis hinabgestiegen. Doch in ihm hatte aller Sturm und Groll, aller Hass und Liebe sich ausgetobt, und es war nichts von allem geblieben als ein stilles, weites Grab. Still lag Luft und Meer, fast violett erglühend wie in jener Dämmerung, als Maina zuerst den Arm um den Nacken dessen schlang, der ihr Herz zum erstmal schlagen ließ, daß sie ihn bat: »Küsse mich, daß meine Lippen warm und süß werden wie deine.« In schwermütigem Spätrotglanz leuchtete die einsame Küste von Cornwall weit ins Weltmeer hinaus, geisterhaft öd und unbesucht. Nur, wo der Dornbusch, schwarz wie struppiges Haar, die jähe Klippe säumt, bewegte eine schattenhafte Gestalt sich, am Ufer wandelnd, auf und ab. Bald schritt sie langsam, bald schnell, dann blieb sie stehen und sah aufs Meer hinaus. Leise murmelten die Wellen und trugen etwas Weißes auf ihrem Rücken an den Strand heran. Sie spielten damit und wandten es bald gen Nord und bald gen Süd. Doch in welche Richtung es kam, immer trieb es auf die Füße der harrenden Gestalt zu. Nun hob die Welle es auf den weichen Vorstrand und rann seufzend zurück, und über Kitty Meadows totes, süßes Antlitz bückte sich, weiß wie die Kreidefelsen Englands, im letzten Dämmergrau mit zerbissener Wange das Gesicht Tom O'Trellys.